Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Und das heißt ja, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht sofort los mit der ersten Anruferin. Das ist die Doro. Und Doro ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dich zu hören. Ja, hallo. Liebe Doro, um was geht's? Ja, es geht nochmal zu einer kleinen Ergänzung zu eurem gestrigen Thema. Und zwar, als es um das Unvermögen des Pinkels bei Männern ging. Ja, und ich bin gespannt, wenn was du als... sich beobachtet fühlen, ja, oder schon den leisesten Verdacht hast, es könnte ja eventuell jemand hören. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was du als Frau dazu beitragen kannst. Ja, bei mir bisher hatte ich keine Schwierigkeiten, aber jetzt habe ich leider aufgrund meiner Erkrankung, ich habe MS, habe ich auch Probleme mit dem Pinkeln gehen. Ja. Und zwar, wenn es soll, kommt es nicht. Und wenn es nicht soll, dann kommt es. Demzufolge bin ich jetzt leider auch aufgrund von, dass ich nicht aufstehen kann und so weiter, auf Vorlagen und auf Pens angewiesen und so weiter. Ah ja, das heißt ja... Ich habe ja also abgeschminkt, jetzt doch noch einen Mann zu finden. Ich erkläre nochmal. Das heißt, so die Blasenschließfunktion funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Genau. Ja. Genau, das funktioniert nicht so. Und demzufolge bin ich... Inkontinent. Genau. Aha. So, deshalb habe ich gedacht, naja, da findest du ja nie jemand. Ja, schwierig. Der macht das schon mit. So, ja, aber das Schicksal spielte so, dass ich einen Freund traf, den ich doch von früher kenne und so weiter, und wir sind doch uns auch näher gekommen. Ja, und ich war doch etwas peinlich berührt. Ja, aber er hatte dort kein Problem damit. Und als wir uns dann näher kamen, auch eben hast du ihm das sexuellen Gebiet. Ja, hast du ihm das denn vorher gebeichtet? Ja, ich musste es so ein bisschen beichten. Ja. Ja. Und aber es stellte sich heraus, dass er eine Vorliebe hatte, die er eigentlich auch noch nie sich selbst schon eingestanden hat, aber nicht anderen Frauen eingestanden hat. Nämlich? Dass er nämlich Interesse hat, Frauen beim Pinkeln zuzugucken. Ach, guck. Und also nur beim zuzugucken, oder steht er auch ein bisschen auf die Pinkel? Auch da drauf, auch drauf pinkeln zu lassen, beziehungsweise schon alleine der Gedanke, da könnte eine volle Blase sein, macht ihn an. Eventuell sich irgendwann mal entleert. Das macht ihn an. Und das macht ihn total an. Der steht, wie man das so im Jargon sagt, auf Natursekt. Auf Natursekt. So. Genau. Da haben sich aber die richtigen gefunden. Und da haben sich zwei total gefunden. Sucht und gefunden. Ja, das ist ja eine Fügung. Und es hat schon eine Weile gedauert, ehe wir das dann wirklich auch gelernt haben, das genussvoll auszuleben. Das heißt, du brauchst gar keine Hemmungen zu haben. Du kannst dich richtig fallen und gehen lassen. Und wenn ein bisschen was rauskommt, ist auch egal. Im Gegenteil, ist sogar gut. Im Gegenteil, er wartet drauf. er wartet drauf. Nur ist es ja unter Erregung im Sex gar nicht so leicht. Ja. Und dann ist immer die Frage, ja, wer gewinnt jetzt? wer gewinnt jetzt? Gewinnt der höchste Genuss? Ja. Oder gewinnt der Natursekt. Ich verstehe. Das heißt, ihr seid jetzt, wie alt ist er übrigens? Genauso alt wie ich. Ja, dann seid ihr jetzt ein Liebespaar, kann man das sagen? Ein Liebespaar, aber ein tolles Liebespaar. Also eine gute Affäre ist das, die du jetzt... Eine wunderbare Affäre. Das ist ja super. Wie lange warst du solo? Ja, ich bin seit 15 Jahren geschieden. Und ja, doch zwischendurch auch mal Freunde gehabt, aber das war immer nichts Festes. Ja, und da war das Problem für mich auch noch nicht so. Ja. Es hat sich eigentlich in der letzten Zeit erst ein bisschen verschärft. Du hattest dieses Thema schon vielleicht ein bisschen abgehakt in deinem Leben. Genau. oder gedacht, na, das wird immer schwieriger. Und jetzt genau. schneit dir ein Prinz ins Haus, der auf Pipi steht. So muss man es ja sagen. Genau, genau. Gesucht und gefunden. Gegensätze ziehen sich an. Absolut. Und vereinigen sich in dieser Lust. Das ist ja super. Ja. Das ist ja eine sehr schöne Bereicherung deines Lebens, dass du jetzt eine Beziehung und Sexualität genießen kannst. Genau. Ja. Genau. Und sagen wir mal, dass das Handicap, das also diese spezielle Handicap, mhm. das weitet sich jetzt zum Vorteil aus. Genau. Das kann sich sogar weiter ausweiten, dann ist es aber auch nicht schlimm. Ja. So. Und genau meine Unterlagen, die funktionieren alle. Ja. Und die halten alles ab, was es abhalten soll. Ja. Und das heißt, so im Alltag hast du dich damit auch arrangiert und kommst damit klar? Was mit der Erkrankung? Naja, mit der Inkontinenz. Das meinte ich. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein, ja. Naja, es wäre schöner, wenn es nicht wäre, dann müssen wir gar nicht drüber reden. Gerade sagen. Natürlich, ja. Aber kein Mensch kann sich raussuchen, was er will und was er nicht will. Ja. Jeder muss das irgendwie so nehmen, wie es das Leben bringt. So ist es, Doro. Ich danke dir, dass du uns diesen kleinen Schmankerl so aus deinem Leben erzählt hast. Ja. Das ist ja super. Ich gratuliere dir dazu. Das ist eine schöne Fügung. Ja, ja, und vielleicht auch noch ein Rat an alle anderen, ja. die denken, sich hinter irgendwelchen Handicaps oder irgendwelchen Hindernissen verstecken zu müssen. Immer positiv denken. Ja. Alles, was man denkt, was negativ ist, ist für irgendwas gut. Ja. Das habe ich so oft erlebt in meinem Leben. Ja. Hier in der Richtung wieder ja, erlebt. Das glaube ich, Doro. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Und ja. schönen Gruß an deinen Liebsten. Ja, danke. Tschüss, Doro. Ja, sehr super. Super. Doro, ciao. Tschüss. Machen, wenn er wüsste, dass ich das hier alles ausbaue. Na, erzählst du ihm dann in Ruhe alles. Nee, ich hoffe, der hört das nicht. Ach, du willst es ihm gar nicht erzählen? Nee. Da wird er sagen, okay. Was plauderst du denn da aus? Was dann die anderen Leute an? Dann würde ich sagen, es bleibt unter uns, okay? Ich hoffe es. So machen wir es. Ich hoffe, keiner von den Anwesenden plaudert das aus. Kein Mensch. Alle schweigen jetzt wie ein Grab. Alle. Hat ja niemand zugehört. Niemand. Überhaupt niemand. Okay. Liebe Dora, alles Gute. Tschüss. Ja, schönen Abend noch. Danke, tschüss. Oder schöne Nacht noch. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und... ich bin verbunden mit Maximilian und der ist 15. Guten Morgen, Maximilian. Ja, hallo. Hallo, Maximilian. Ich rufe an, weil sich vor gut ein Jahr und 9 Monaten eine Sozialphobie in mein Leben sozusagen geschlichen hat. Aha. Kam das ganz plötzlich? Nee, das kam durch einen Vorfall mit meinem Vater. Erzähl mal von dem Vorfall. Also das hat sich so ein bisschen vorher eingegliedert. Also der hat immer, wenn etwas annähernd Negatives kam, durch die Trennung mit meiner Mutter, hat er dann immer alles Negative direkt, hat immer dabei angefangen zu weinen und hat dabei geschrien, sei bitte nicht so negativ, nicht so negativ wie deine Mutter, hat sich dabei auf den Boden geworfen und so, aber halt immer mit den Wörtern, nicht so negativ wie deine Mutter. Vor dir? Und hat vor mir und meiner Schwester. Ja. Und noch einmal vor einem Freund, der mit bei meinem Vater war. Weil der wohnt in Freiburg, also was weiter weg. Okay, der hat sich vor dir, vor euch auf den Boden geschmissen und hat geheult und sei nicht so negativ wie deine Mutter, wenn irgendwas war? Ja, was total banal Negatives. Total, sogar bei banalen Sachen? Ja, eigentlich nur bei banalen Sachen. Jetzt, ob wir zum Abend Möhren oder Kartoffeln machen, dann hat meine Schwester, ich mag nicht so gerne Möhren, dann hat er sich deswegen schon gesagt, sei nicht so negativ wie deine Mutter. Die Eltern leben getrennt und bei wem lebt ihr? Bei dem Vater? Bei meiner Mutter. Bei der Mutter. Bei meiner Mutter. Und das passierte aber dann, wenn ihr bei ihm zu Besuch wart? Genau. Ja. Und dann gut vor, also die vorvorletzten Winterferien, waren wir wieder Skifahren mit meinem Vater und meiner Schwester und einer befreundeten Familie. Mhm. Und dort auf dem Hotelzimmer ist dann wieder das Gleiche passiert, weil wir meinten, wir müssen ein bisschen früher unten sein, weil wir uns ein bisschen früher mit einer Familie verabredet haben in der Lobby. Aber dann hat halt mein Vater dann wieder rumgeschrien auf dem Hotelzimmer, hat das halt angefangen dabei zu weinen, hat da das erste Mal dann meine Schwester geschlagen und dann halt auf mich geschlagen, indem er sich auf mich drauf, also der hat meine Arme genommen, hat so auf mich drauf gedrückt, dann hat so mit seinem Becken, auf mein Becken gesetzt, dem Gesicht immer näher gekommen und hat dabei auch mich so immer näher kommen, der Schweiß auf mein Gesicht getropft und hat mich dabei abgeleckt. Mhm. Ja, ja, das klingt ja wie, als wäre er von Sinnen gewesen in dem Moment. Ja, also ich weiß auch nicht so, was mit dem los ist. Was hast du für Gefühle gehabt während dieser Sache? Also da, ich habe mich eigentlich so ziemlich einfach nur hilflos gefühlt. Ja, hast du nicht wahnsinnig Angst gehabt, wenn der auf dir sitzt? Ja. Ja. Ich habe mich halt Angst gehabt und ich habe mich halt hilflos gefühlt, weil ich konnte gar nichts machen. Er saß halt so auf meinem Gesicht, dass ich auch mich überhaupt nicht wegdrücken konnte. Die Hände waren halt so auf den Schultern, dass sie auch die Arme runtergedrückt haben. Und sein Schweiß, der ihm von der Stirn tropfte, den leckte er aus deinem Gesicht ab? Genau. Das ist, kann man das gut beschreiben. Das ist ja bizarr. Und deine Schwester stand daneben? Ja. Wie alt ist deine Schwester jünger oder älter als du? Meine Schwester ist 10. Ist 10, also, okay. Und wie ging das dann weiter? Ja, wir haben dann, ich bin dann immer noch öfters mal zu meinem Vater gefahren, meine Schwester nicht mehr so oft. Nee, ich meine, diese Szene, wie ging das dann weiter? Im Moment hockt er noch auf dir drauf. Ja, das hat sich dann irgendwann nach gut 10 Minuten, hat er sich dann halt beruhigt gehabt und ist wieder abgegangen und sind dann einfach runter in die Hotellobby gegangen. Hast du währenddessen hast du geschrien währenddessen? Am Anfang habe ich laut gesagt, lass mich los, aber dann habe ich gemerkt, dass es keinen Sinn macht und ich wollte jetzt auch nicht das ganze Hotel auf uns aufmerksam machen. Aber da war danach doch der Urlaub im Eimer, oder? Ja, also ich habe mit meinem Vater dann nicht mehr viel gesprochen. Mhm. Das ist das Nötigste. So, und dieses Erlebnis ist der Auslöser für deine Sozialphobie? Nee, nicht genau. Das hat sich dann mehrfach wiederholt bei ihm zu Hause in Freiburg. Mhm. Weil wir meine Mutter nicht erzählt haben, weil sie studiert hat, dass das passiert, weil wir sie nicht weiter belasten wollten, meine Schwester und ich. Mhm. Und dann waren wir die Herbstferien danach, also gut vor einem Jahr und 9 Monaten, wie ich eben gesagt habe, waren wir in London und dort ist es dann zu sowas in der Öffentlichkeit gekommen. Mhm. Also auf der Straße, mitten auf der Straße, habe ich dann gegen die Wand gedrückt und hat dann mich halt auch abgeleckt und hat dann wirklich auf mich eingetreten mit dem Knie und hat auf mich eingeschlagen und dann hat sich halt der Traum um uns gebildet. Die haben alle Videos und Fotos gemacht und dann bin ich ja ganz schnell dann kamen halt so Leute, die also dann meinen Vater weggedrückt haben. Mhm, 2 Männer. Mhm. Dann bin ich ganz schnell weggelaufen. Ja. Und danach hatte ich dann halt meinen ersten Suizidversuch. Mhm. Was hast du gemacht? Also ich bin dann durch die Karte, die ich hier unten beim Hotelier geholt habe, ins Hotel und wollte dann halt aus dem 7. Stock runterspringen. Ach du je. Ich stand auch im Fenster. Und wer ist auf dich aufmerksam geworden? Ich habe meiner Mutter einen Abschieds-SMS geschrieben. Mhm. Und dann hat die Sturmbahn mir angerufen, dann bin ich beim gut 20. Mal anrufen drangegangen. Mhm. Aber da habe ich meiner Mutter auch noch nicht richtig erzählt, was los war mit meinem Vater. Aber du warst schon mal vom Fenster weg. Ich war vom Fenster weg, ja. Mhm. Die letzten 3 Tage im Urlaub habe ich gar nicht mit meinem Vater geredet und er hat sich einfach weiter die Stadt angesehen und abends haben wir einfach, hat er mir die ganze Zeit vollgelabert, dass ich für ein fehlerhaftes Kind bin. Finde ich ganz schlimm, Maximilian. Also ich bin ganz erschüttert, was du mir da erzählst. Das ist ja hoch neurotisch, was dein Vater da macht mit dir oder mit euch. Nochmal eine kurze Frage zu dem Ablecken. Hast du da eine Erklärung für, warum der das macht? Nein, also der kommt halt mit seinem Gesicht so nah an mich ran, dass es dann vielleicht ein Nebeneffekt ist mit dem Ablecken. Ich weiß gar nicht, vielleicht findet er es toll oder so. Ich kann mir das nicht erklären. Ist der mal früher irgendwie etwas übergriffig geworden im sexuellen Sinne dir gegenüber? Nee, eigentlich gar nicht. Also. Okay, gut. Dann ist das einfach nur jetzt irgendwas Bizarres. Hast du denn dann richtig von alles deiner Mutter erzählt hinterher? Nein, auch noch nicht. Erst als ich dann weil dann habe ich mich halt nicht mehr in die Schule getraut, nicht mehr Bus fahren, hatte noch nicht mal mehr mit meiner Mutter geredet. Und dann hat die halt bei einer psychischen Klinik bei uns in der Umgebung angerufen, dann bin ich erst in die Tagesklinik gekommen. Mhm. Dort habe ich mich auch nicht so gut mit der behandelnden Psychologin für mich, also Ärztin, verstanden. Mhm. Und dann hatte ich auch noch mal einen Suizidversuch, weil mein Vater meinte, er gibt alles zu, weil vorher hat er nichts zugegeben. Ja. Und dann bin ich nochmal zu ihm und dann ist halt sich die Szene halt nochmal wiederholt, nach einem halben Jahr, wo ich gar nicht mehr mit ihm irgendwas gemacht habe. Mhm. Und danach hatte ich halt nochmal einen Suizidversuch, aber danach bin ich dann auch in die Geschlossenen gekommen, nach Aachen. Mhm. Waren das 5 Wochen und nach 17 Wochen auf der Offenen. Aber dann wusste deine Mutter Bescheid. Genau, das hat die dann in den 5 Wochen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast seit dieser Zeit eine Sozialphobie. Was heißt das konkret? Beschreib's mir mal. Also das bei mir zeigt die sich so aus, im Besonderen, was Leute über mich denken. Sprich, wenn ich jetzt unter 5 Leuten bin, mache ich mir bei den Leuten die ganze Zeit Gedanken und in meiner Höchstphase davon auch bei meinen Eltern, bei den nächsten Verwandten, bei den ersten Freunden, was die über mich denken, und dann kriege ich halt panische Angst. Das sind dann halt sozusagen Zwangsgedanken daran, was andere über mich denken, und dadurch kriegt man dann halt eine Phobie, unter Leute zu gehen. Kannst du denn ganz normal zur Schule gehen? Konnte ich die Zeit nicht, konnte ich jetzt seit 2 Wochen, schaffe ich es wieder. Überhaupt, wie fühlst du dich so im Moment? Also gerade im Moment bin ich ziemlich glücklich, weil ich es wieder schaffe. Und halt durch die 17 Wochen in der offenen habe ich halt angefangen, hat mir halt dort die Behandlungspsychologin, die ich auch sehr gut fand, geholfen, mich wieder also einzugliedern sozial. Erst ging dann auch in Uniklinik in der Mensa mit Essen, also in der öffentlichen Mensa, obwohl auf normalerweise auf der Station gegessen worden ist und so alles. Das heißt, das sind so, wie ist das nochmal? Vorsichtige SKT-Aufgaben. Ja, ganz Kompetenztraining. Vorsichtige Schritte sind das. Ja. Genau. Ich hoffe, dass du keinen Kontakt mit deinem Vater mehr hast. Also ich habe das letzte Mal mit ihm telefoniert vor 1/2 Jahr. Da ging es aber nur um, da musste ich eine Sache bestätigen. Hat er sich ansonsten nichts? Nee. Hat er sich bei dir eigentlich mal entschuldigt oder erklärt? Nee, er hat das 2 Mal danach noch angedeutet. Einmal habe ich es wahrgenommen. Wurde ich wieder enttäuscht. Das Mal danach war es schon wieder so bizarr, wie er sich da entschuldigt hat. Dann hatte ich überhaupt keine Lust, mich irgendwie nochmal mit ihm zu unterhalten. Das verstehe ich sehr gut. Und ich hätte an deiner Stelle auch keinen Bock, mit dem zu reden. Ich glaube, sage ich dir, dass dein Vater ein ganz gravierendes psychiatrisches Problem hat. Er sieht auch halt die ganze Familienzweig auf der Seite meiner Mutter. Der gehört in eine Behandlung, in eine ärztliche Behandlung, weil er offensichtlich sich überhaupt nicht im Griff hat und irgendwas stimmt da gravierend bei dem nicht. Nur halt, das ist halt so, das hat halt auch die Klinikleiterin, so, also die behandelnden Ärztin gesagt. Und mein Vater ist halt selbst ziemlich bekannter Arzt in Deutschland, könnte man sagen. Ach so, er ist selbst Arzt? Ja, sogar ziemlich bekannt. Also. Okay, jetzt hast du aber keinen Namen. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann, obwohl ich das nicht gewünscht habe, hat er sich trotzdem mal mit der Klinikleitung getroffen. Da haben die darüber, also in Gesprächen, und hat die ganze Zeit darüber informiert, auch während ich in der Klinik war und so. Also er funkt immer zu in dein Leben rein. Genau, und halt immer, wenn er sagt, nee, ich bin nicht krank, dann ist er nicht krank. Also so von seiner Stellung her. Da kann man schwer irgendwas sagen. Mensch, Maximilian, aber ich finde auf jeden Fall gut an dem allem, was du jetzt erzählt hast, dass der Klinikaufenthalt offensichtlich ganz gut gewirkt hat. Und dass du gerade gesagt hast, du fühlst dich im Moment schon, also im Vergleich zu der letzten Zeit, ziemlich gut. Das finde ich. Ich kann auch wieder Zug fahren, alles. Also das Einzige, was ich im Moment nicht schaffe, ist noch wieder zum Schwimmen, zu der LAG zu gehen, aber ansonsten wirklich. Gut, das sind halt, man kann ja nicht alles auf einmal direkt gehen. Bist du denn jetzt weiter noch in einer ambulanten psychologischen Behandlung? Das ist im Moment so das Problem. Das Problem war, die ambulante Behandlung, alle bei uns in der Umgebung haben die eigenen Hausregeln. Erst wenn jemand 4 Wochen am Stück in der Schule war, können die den. Och. Also, das ist nicht gesetzlich so gesagt, aber es ist halt. Ist halt deren Praxisregeln, können die den therapieren. Aha. So. Und deswegen, das ist halt total für mich total kontraproduktiv, wie jetzt bei das verstehe im Vergleichen mit jemandem, der obdachlos ist, wenn er natürlich nicht die Möglichkeit hat, irgendwie eine Wohnung zu bekommen, kriegt er auch keinen Job. Bei mir, wenn ich jetzt keinen. Ja, absurd. Ich denke, wenn ich von früher Therapie hätte, hätte es besser geklappt. Ja, ja. Wie lange bist du denn jetzt schon wieder in der Schule? Jetzt erst seit 2 Wochen. Das heißt, du musst noch 2 Wochen aushalten. Ich finde diese Regel auch ziemlich dämlich, muss ich ja sagen. Aber wenn sie nun mal so ist, dann ist sie so. Und die 2 Wochen kriegst du auch noch hin. Du hast ja schon viel geschafft. Ja, 2 Wochen, das sind ja Ferien. Auch wieder. Ich hoffe, dass danach wieder klappt. Ja gut, aber du kannst ja trotzdem zum Psychologen gehen, auch wenn Ferien. Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Ich meinte nur. Nein, aber erstmal Gratulation wirklich, dass du es schon so weit geschafft hast. Das waren ja mühsame Zeiten, kann ich mir schon vorstellen, die jetzt hinter dir liegen. Ich hätte auch gerne morgen angerufen, weil das Thema, glaube ich, etwas besser passt. aber ich habe morgen schulfrei und übermorgen so, nicht. Also zum Thema Mut. Also das, du bist mit Mut gegen dich und deine Angst vorgegangen, kann man so sagen? Ja, wenn man so sagen kann. Ja, super. Ja, ich finde ich schon. Ja, finde ich schon. Und ich kann dich dazu nur beglückwünschen. Und wenn du jetzt weiter deinen Weg gehst, wird das auch funktionieren. Fühlst du dich? Meine große Frage ist halt, vor der ich gerade stehe, soll ich was Rechtliches gegen meinen Vater machen? Was meint deine Mutter denn? Hast du mit ihr darüber beraten? Die meinte, also wenn ich das möchte, soll ich das entscheiden. Dann steht sie 100% hinter mir. Mhm. Nur das Problem ist halt, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber wenn dann halt mein Vater, dann kann er seinen Job dadurch verlieren. Mhm. Und dann wird das halt auch mit dem Unterhalt was schwieriger. Und all sowas. Das muss gut bedacht werden. Ich würde jetzt erstmal sagen, Maximilian, komm du erstmal wieder richtig auf die Beine. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ja alles noch ein bisschen wackelig. Es ist ja noch nicht ganz, ganz perfekt. Denn wenn jetzt rechtliche Schritte eingeleitet werden, erlebst du eine neue Belastung. Da musst du Aussagen machen, dann gibt's wieder Gutachten und so weiter. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh für dich. Wenn du dann in einer Therapie demnächst bist, in einer Station, in einer ambulanten Therapie, dann kannst du das ja mal in ein paar Monaten, wenn du ein bisschen stabiler bist, mit deinem Therapeuten. Dort ansprechen. Genau. Jetzt muss ich mal eben zwischendurch was sagen, Maximilian. Ich glaube, wir haben einen Sendeausfall im WDR-Fernsehen. Das Bild ist weg. Ich weiß nicht, ob man uns noch hört. Wenn man uns hört, dann bitte ich die Fernsehzuschauer, nein, es geht jetzt nicht ums Radio, es geht ums Fernsehen. Wenn die Fernsehzuschauer uns noch hören, bleibt mal bitte tapfer dabei. Vielleicht können wir die Technik irgendwie noch reparieren. Also Maximilian, so rate ich es dir. Besprich das dann mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten. Genau. Und also erstmal Hut ab, dass du es so weit geschafft hast wie bisher. Das ist gut. Ja, und ich fand es schön, mal mit dir zu sprechen. Ich finde deine Sendung echt gern. Ich finde, dass du ein toller Typ bist und finde dich durchaus sympathisch. Und ich glaube, das wird auch weiter gut bergauf gehen. Wenn du magst, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Vielleicht ist das auch interessant noch für dich. Magst du? Nicht, aber ich bin da relativ gut aufgeklärt. Okay, dann. Das Einzige, was ich fragen wollte, ist, könnte ich vielleicht eine Autogrammkarte haben? Na klar, sehr gerne. Dafür musst du auflegen und wir rufen dich gleich zurück. Ja, ja. Das weißt du. Viel Glück und alles Gute, Maximilian. Ja. Tschüss. Und auch viel Glück, wenn du fertig bist. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, kurze Entschuldigung an die Fernsehzuschauer. Ich glaube, unser Bild war weg. Ich hoffe, ihr habt uns noch gehört. Es passieren mysteriöse Dinge immer hier in der Nacht mit unserer Technik. Dann fällt irgendwas aus und dann findet sich das wieder von alleine. Aber wir sind wieder da und das ist wichtig. So, ihr Lieben, unser Thema morgen. Ich möchte euch auf unser Thema morgen hinweisen. Ich habe es ja gerade schon im Gespräch mit Maximilian gesagt. Morgen heißt unser Thema Mut. Mut. Und ich möchte sehr gerne sprechen mit Leuten, die dem Mut anderer Menschen sehr viel zu verdanken haben. Vielleicht hat euch mal jemand das Leben gerettet oder hat euch jemand etwas sehr Gutes getan mit einem mutigen Einsatz. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die für ihr eigenes Leben schon viel Mut aufgebracht haben. Der Maximilian hat es ja gerade schon als Beispiel genannt. Also Mut zur Selbsthilfe. Hattet ihr Mut zur Selbsthilfe? Seid ihr vielleicht gegen eure Ängste vorgegangen? Habt ihr Mut gezeigt und lebt eure eigene Sexualität, obwohl ihr vielleicht jahrelang den Mut dazu nicht hattet? Vielleicht habt ihr euch für einen ganz ungewöhnlichen Lebensweg entschieden und seid mutig gegen die Konventionen vorgegangen, vielleicht gegen die Eltern, gegen den Partner, Freunde und habt gesagt, nein, das ist mein Ding, ich ziehe das jetzt durch. Oder es gehört ja auch sehr viel Mut dazu, wenn man Sterbehilfe leistet bei jemandem, vielleicht habt ihr so etwas erlebt oder schon getan. Also das Thema Mut morgen und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung zum Thema Mut. Christian ist hier. Christian ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Christian. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Folgendes. Ich bin Jugendfußballtrainer. Ja. Und trainiere eine A-Jugend unter anderem. Und mein A-Jugendtorwart ist letzte Woche Montag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Mhm. Wie alt ist er? 18. Mhm. Opfer eines Raubüberfalls, ja. Ja, genau. Der ist abends nochmal joggen gegangen. Er hat sich verletzt gehabt und ist dann aus der Verletzung wieder einigermaßen fit gewesen und wollte dann halt den Verletzungsstatus wieder aufholen. und ist dann privat neben den Trainingseinheiten noch joggen gegangen, war dann abends so gegen 23 Uhr in einer Kleingartenlage unterwegs, ist dann von einem Unbekannten angesprochen worden und er sollte ihm dann sein Smartphone aushändigen. Mhm. Das hat er dann nicht getan und dann hat der Täter ein Messer rausgeholt und hat ihm dreimal in den Bauch gestochen. Ach du lieber Gott. Ja. Boah, wie brutal. Wie geht's dem Jungen? Mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Also Glück gehabt, großes Glück gehabt. Riesiges Glück gehabt, genau. Hätte ganz anders ausgehen können. Der hätte tot sein können. Natürlich. Ja. Ein bisschen Pech hätte der tot sein können, das ist richtig. Der hat dreimal zugestochen in den Bauch, in den Bauchraum. Genau, dreimal. Und dann, was ist dann weiter passiert? Der Täter ist geflüchtet. Er lag verletzt, schwer verletzt genau, am Boden. Dann, Gott sei Dank konnte dann er noch telefonieren, dementsprechend einen Krankenwagen bestellen. Ach, der Täter hat das Handy nicht mitgenommen? Nein, hat er nicht. Das konnte der Torwart von uns, der Simon, verteidigen, in Anführungsstrichen. Das war wahrscheinlich auch sein Glück, weil er natürlich auch sehr viel Blut verloren hat. Mhm. Und, wo war das irgendwo auf einer Wiese oder im Park oder wo ist das? In der Kleingartenanlage. In der Kleingartenanlage. Das heißt, da waren gar nicht mehr so viele Leute. Genau, das ist auch das genaue Problem, wo wir jetzt durch den, ja, wir haben so ein bisschen Angst, dass wir den Täter nicht finden können. Mhm. Also er hat dann die Polizei angerufen, Krankenwagen angerufen. Genau, ist dann in der Nacht noch operiert worden. Um wie viel Uhr genau war das, der Vorfall? Um 23 Uhr. Ja. Stockfinster? Ja, gut, außer die normale Beleuchtung in so einer Gartenanlage, ja, natürlich jetzt nicht pompös hell. Mhm. Ja, konnte er denn eine Täterbeschreibung machen? Das konnte er. Es war ja auch zum Beispiel in mehreren Fernsehsendern dann am Mittwoch und am Donnerstag zu sehen, in allen Zeitungen, im örtlichen Radio. Mhm. Wir vom Fußballverein haben da eine Riesenaktion auf unserer Homepage vom Verein ins Leben gerufen, mhm. haben ganz viele Leute gebeten, sich zu beteiligen an Geldspenden, damit wir es dem jeweiligen oder dem entscheidenden Zeugen, der vielleicht was gesehen hat, schmackhaft machen können, zur Polizei zu gehen und da die entscheidende Aussage zu machen. Also eine Belohnung. Ganz genau. Wie hoch ist die Belohnung mittlerweile schon? Wir haben, als Spendenziel haben wir aufgerufen, 2.500 Euro wollen wir sammeln. Mhm. Das haben wir auch mit dem gestrigen Tag geschafft. Mhm, haben dann gestern Morgen den Mann von der Kripo, der für diesen Fall zuständig ist, darüber informiert, dass die Belohnung in Höhe von 2.500 Euro zusammen ist. Mhm. Und wir aktiv jetzt damit werben, dass wenn der Täter gestellt wird durch den entscheidenden Zeugen, dass wir halt diese Summe demjenigen aushändigen können. Ja, du sagst immer den entscheidenden Zeugen. Vermutet man denn einen entscheidenden Zeugen? Also ihr vermutet das nur. Es ist niemand irgendwie gesehen worden, der vielleicht der Zeuge sein könnte. Genau. Es deutet nichts auf diesen Zeugen hin. Richtig. Es kann auch sein, dass es überhaupt keinen Zeugen gibt. Unter Umständen ja. Das Einzige, was natürlich ganz gut ist, in Anführungsstrichen, wenn man in so einer besonderen Tat von gut sprechen darf, ist, dass der Täter die Tatwaffe hat liegen lassen. Das ist für die Polizei sehr gut, ja. Genau. Und Fingerabdrücke werden jetzt gerade ausgewählt und das dauert natürlich seine Zeit. Mhm. Gibt es denn ein Phantombild? Das hat der Torwart von uns, der Simon, bereits im Krankenhaus, da kam ein Phantombildzeichner. Mhm. Das hat dann derjenige mit ihm gemacht. Beschreibung ist 20 bis 25 Jahre, schlank, schwarzer Kapuzenpulli und eine Jogginghose und osteuropäischer Dialekt. Vielleicht sagst du mal, vielleicht können wir sogar im Rahmen unserer kleinen Sendung ein bisschen helfen. Sag doch mal ganz genau den Ort, nochmal genau die Zeit, wo das passiert ist, auch die genaue Ortsbeschreibung. Okay, das war letzte Woche Montag gegen 23 Uhr in der Kleingartenanlage Schellenbeck Nord. Das ist in Wuppertal, zur Grenze von Spruckhövel und in der Nähe der Zufahrt Haarhausen. Ja. Das ist eigentlich da in der Ecke, wenn man sich darum ein bisschen auskennt, eigentlich ein Begriff. Das kennt eigentlich jeder. Ja. Und der Täter ist dann durch die Gartensiedlung, aber allerdings in unbekannte Richtung geflüchtet, weil der Simon, der konnte natürlich in dem Moment nicht mehr... Da war ja nicht mehr orientierungsfähig. Okay, vielleicht nochmal die Hinweise, wie genau der Täter beschrieben wurde. Ja, also der Täter ist beschrieben zwischen 20 und 25 Jahren, schlank athletisch, schwarzer Kapuzenpullover und eine Jogginghose. Mhm. Ja, und wieder ein osteuropäischer Akzent. Und der muss auch eine Verletzung im Gesicht davon getragen haben, weil es ja zum Kampf gekommen ist, weil Simon natürlich versucht hat, die Messerattacken abzuwehren. Mhm. Und Simon ist der Meinung, er hat im Gesicht so verletzt, dass der Täter auf jeden Fall auch eine spürbare Gesichtsverletzung haben muss. Ein Kratzer zumindest oder vielleicht sogar eine blutige Wunde. Mhm, das sind ja alles Möglichkeiten. Vielleicht hört einer aus dem Bereich die Sendung, mit Sicherheit hören da viele aus dem Bereich auch die Sendung. Ja. Und einer hat am nächsten Tag vielleicht einen gesehen, auf den die Beschreibung passt. Genau. Und wenn man so ein Katzen im Gesicht hat, wird man ja eigentlich darauf angesprochen, dass du einen Absolut. Hast. Und wenn man eine Vermutung hat, möge man sich bei der Polizei direkt melden. Ganz genau. Ich glaube, man kann das bei jeder Polizei. Die man leitet kann das, bei jeder Polizei die leitet machen, das dann weiter nach. Genau, nach Zentral ist dafür Wuppertal, aber man kann natürlich bei jeder normalen Dienststelle auch anrufen, einfach die normale 110 wählen. Mhm. Und dann einen entscheidenden Tipp vielleicht abgeben. Wir versuchen mit aller Macht, man sieht ja jetzt sogar bei Domian, sind wir jetzt da mit dieser Aktion. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ist denn dieses Phantombild schon veröffentlicht worden? Das kann ich jetzt gar nicht zu 100%ig bestätigen. Ja, gut, das wird die Polizei dann genau. entscheiden, wann. Ich denke, wann das wird jetzt genau noch kommen, weil jetzt dann auch noch der Spruch mit den 2500 Euro Belohnung mit dabei kommt. Mhm. Wir wollen auch noch Flugblätter drucken lassen, die dann in der Gegend da auch an Laternenpfosten und so weiter verteilen und ankleben. Also das ist eine große Solidarität. Das finde ich ja schon mal toll von eurer Seite, dass ihr euch da so reinhängt. Ja, das konnten wir als Verein sonst großartig machen. Das ist die einzige Chance, wie wir halt uns solidarisch erklären konnten und auch für den Simon was tun. Ne? Wie hat der Junge denn diese schlimme Attacke jetzt so seelisch weggesteckt oder vielleicht noch nicht weggesteckt? Wie geht's ihm? Das ist das Problem. Also ich sag mal, die körperlichen Wunden, die werden Gott sei Dank verheilen. Mhm. Aber das Seelische ist natürlich das Problem. Ne? Also er hat die erste Nacht er ist gerade auch vom Elternhaus ausgezogen mit 18. Mhm. Hat in den ersten Tagen jetzt auch immer Besuch über Nacht, weil er alleine noch einfach sich nicht traut und vor allem er hat auch Albträume. Mhm. Kam die ersten Tage überhaupt gar nicht in den Schlaf. Mhm. Hat aber auch ein großes Umfeld, Freunde und Bekannte, die ihm da absolut nahestehen und unterstützen, die dann auch die Nacht da mit ihm verbringen. Und das heißt, er liegt nicht mehr im Krankenhaus? Nein, er liegt nicht mehr im Krankenhaus. Ja. Das ist das Positive. Aber er ist, wie gesagt, in einem Zustand, der jetzt halt vom Psychologen aufgenommen werden muss und der ist auch in psychologischer Behandlung jetzt. Okay, da habt ihr auch alle schon in die Wege geleitet, dass er das dann mit dem Psychologen aufarbeiten kann. Ganz genau. Ja. Mann, was ja, für eine schlimme Welt und was für schlimme Sachen. Ja, was für ein Smartphone. Und das für ein Smartphone, genau. Ja. Und das für ein Smartphone und das Risiko einzugehen, einen Menschen umzubringen. Und wie gesagt, ein paar Millimeter vielleicht weiter gestochen, dann nach rechts oder links wäre der Junge tot. Genau, bei dem letzten Stich, da war es wirklich ein knapper Zentimeter, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass zu spät gewesen wäre, wenn der Krankenwagen eingetroffen wäre. Mhm. Und so. Wenn einer dreimal einsticht, der nimmt ja billigend den Tod in Kauf. Das kann man ja nicht, man kann das ja nicht zentral steuern, wo man hinsticht und reingeht. Ja. Also Christian, du hast alles genannt, alle Fakten. Vielleicht, ich finde gut, dass ihr alle Möglichkeiten nutzt. Vielleicht, wie der Zufall so will, hat heute Nacht jemand gehört, der zufällig den Täter gesehen hat und kann vielleicht irgendeinen wichtigen Hinweis geben. Das wäre klasse. Wir drücken die Daumen, dass der Täter gefasst wird und wir drücken dann weiter die Daumen, dass der dann auch eine ordentliche Strafe bekommt. Genau. Das ist ja immer meine Sorge bei all diesen schweren Fällen. Heute war der Prozess Tutsche, genau, 3 Jahre. Das Mädchen ist tot, finde ich skandalös, muss ich sagen. Ja, ich auch. Aber das hört man leider ja auch immer wieder, dass schlimme Dinge passieren und die Strafen dann doch relativ harmlos ausfallen. Weil ich da eigentlich ganz guter Dinge bin, weil wenn einer so eine Tat macht, der hat normalerweise auch laut dem Kripo-Beamten das nicht er fällt nicht zum ersten im Leben auf. Trotzdem. Wenn die Fingerabdrücke wirklich ausgewertet werden können, wovon wir alle ausgehen, das dauert halt nur noch ein paar Wochen, das ist das Problem, dann wird man den auch, wenn er schon polizeilich erkannt ist, dann hat man ja zumindest schon mal den Namen. Ja, dann geht es. Dann ist die Fahndung eine ganz andere, als wenn man ins Blaue geht. Dann geht es schnell, ja. Christian, wir drücken die Daumen und grüße sehr herzlich den Simon von uns. Marie, ich weiß, dass er mithört. Ah, das ist schön, lieber Simon. Dann wünschen wir dir natürlich, also erstmal toll, lieber Simon, dass das alles so gut gegangen ist und dass es dir einigermaßen gut geht. Und ich glaube, wenn du in guter psychologischer Betreuung bist, wirst du da auch wieder ordentlich auf die Beine kommen. Und sei stolz auf deine Freunde, dass du so tolle Freunde um dich herum hast. Zum Beispiel auch den Christian. So, Christian. Dank. Christian, alles Gute euch allen. Euch auch. Alles Tschüss. Gute. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und ich hoffe, unser Fernsehbild bleibt stabil. Zittern jetzt mal so ein bisschen gemeinsam. Hier ist Susanne. Susanne ist 50. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Susanne. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass meine Mutter seit 25 Jahren trinkt. Seit 25 Jahren? Ja. Das ist schlimm. Das ist schlimm, ja. Was und wie viel trinkt sie? Also mittlerweile nicht mehr so viel, weil sie, glaube ich, auch nicht mehr so viel verträgt. Wie alt ist sie überhaupt? Körper. Meine Mutter ist 70. Mhm, mh. Und ja, mittlerweile trinkt sie nur noch, sage ich jetzt mal, Wein und Bier. Wie viel am Tag? Ja, so drei halbe, wie man bei uns in Bayern sagt, vom stärksten Bier. Mhm. Und dann halt auch noch Wein dazu. Und ja, früher war halt der Schnaps in großen Mengen da. Und also da hat sie schon eine Flasche Schnaps am Tag auch getrunken. Wie kommt es, dass sie das runtergefahren hat? Wenn die Runtergefahren, glaube ich, hat sie es hauptsächlich deswegen, soweit ich da durchblicke, weil sie weil der Körper gar nicht mehr verträgt. Ach so. Also ah, ja, sie ist mittlerweile so körperlich krank. Mhm. Und man sieht ihr das also so arg an, dass sie ja, dass sie, glaube ich, gar nicht mehr runterbringt mittlerweile. Also du kannst von Glück reden, dass du nicht mit einer Alkoholikerin aufgewachsen bist. Das heißt, du warst ja aus dem Haus, als sie angefangen hat. Ich war so ziemlich aus dem Haus. Ich bin mit 18 ausgezogen, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen und war so ziemlich aus dem Haus und habe das auch so die ersten Jahre gar nicht so. Meine Mutter hat dann wieder geheiratet. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, weil, mein Gott, mit 18, 19, 20 ist man auf der Piste draußen, ja, man ja. ist weg, man hat Freunde, man ist ja nicht dauernd bei seiner Mutter und habe das dann im ganzen Umfang eigentlich so mitgekriegt vor, jetzt haben wir 2015, so vor 10 Jahren. Mhm. Erst vor 10 Jahren. Ja, was glaubst du, warum sie das Trinken angefangen hat? Puh, also ich habe mir da auch schon viel Gedanken gemacht zu der Problematik. Ich vermute mal, es hat damit zu tun, dass sie die Scheidung von meinem Vater, der ja ihre große Liebe war, nie, im Grunde genommen, nie verarbeitet hat. Mhm. Sie hat zwar dann wieder geheiratet, sehr schnell nach der Scheidung wieder geheiratet, was für mich zu schnell war. Ist sie denn mit dem Mann auch dann zusammengeblieben? Sie ist mit diesem Mann zusammengeblieben. Immer noch, bis heute? Nein, der ist gestorben 2009. Hast du denn, nachdem du es dann wirklich begriffen hast, dass deine Mutter Alkoholikerin ist, hast du mit ihr darüber richtig klar und offen gesprochen? Ich habe mir dann für mich eigentlich mehr psychologischen Rat geholt, mit Buchberatung und so weiter. Und die haben eben auch gesagt, ich soll mit ihr sprechen und soll ihr das verdeutlichen, auch wie es mir dabei geht. Mhm. Habe das auch gemacht. Da war ihr Mann auch noch am Leben. Mhm. Und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, muss ich sagen. Ja. Und ich habe dann verstanden, warum er nie was gesagt hat, weil er sich einfach furchtbar, ja, er hat sich geschämt. Er hat sich einfach geschämt, es zuzugeben. Mhm. Und ich weiß, wie er 2009 gestorben ist, da war ich bei ihm im Krankenhaus und als Einzige. Und da war so ein Einverständnis zwischen uns, dass ich ihn verstanden habe, warum er nie was gesagt hat. Weil vielleicht hätte er es ja, ja, stoppen kann es keiner, ist eine Krankheit, wer will Alkoholismus stoppen. Aber ich habe gedacht, ich muss mit ihm darüber reden. Du hast es ihm vergeben, dass er nichts gesagt hat. Selbstverständlich, ganz klar. So, jetzt aber zu dir. Du hast es dann irgendwann gesagt, deiner Mutter. Ja. Wie hat sie reagiert? Ja, total, wie ich da drauf käme und so ein Schmarren und so ein Quatsch und ich wäre ja ihre blöde, verkommene Tochter und... Also beleidigt und aggressiv. Ja. Keinerlei Einsicht. Nein. Ist das bis heute so? Ja. Ja, wirklich? Ja. Das heißt, sie sieht sich heute immer noch nicht als Alkoholikerin? Nein. War sie schon mal in einer Klinik? Nein, also ihr Arzt hat immer gesagt, ihr Hausarzt, ihr damaliger, hat immer zu mir gesagt, bei dem war ich ja auch, ich war ja überall, der hat gesagt, das hat bei ihrer Mutter keinen Sinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es ganz ehrlich, dass sie so noch am Leben ist. Hört sich jetzt blöd an, aber... Also sie ist null einsichtig? Nein, null. Das heißt, auch der Arzt konnte sie nicht erreichen? Überhaupt nicht. Wir hatten in den letzten Jahren so viel Krankheiten. Ich war so oft im Krankenhaus mit ihr. Ich habe sie gefunden am Boden in der Wohnung, wenn ich jetzt so sage, aber in der eigenen Scheiße liegend. Besoffen. Was für mich... Ja. was für mich als Tochter, ach, das, vielleicht reißt er dir die Tränen raus, weil du so deine Mutter einfach nicht liegen sehen willst. Du verstehst ja die Krankheit. Ich habe mich belesen. Ich bin wirklich kein dummer Mensch, aber vielleicht hättest du dich von ihr distanzieren müssen. Ja, das habe ich nicht getan, im Gegenteil. Ich bin noch näher hingerutscht. Das ist vielleicht der Fehler. Ich bin. Wie war früher, bevor sie Alkoholikerin wurde, wie war dein Verhältnis zu ihr? Da habe ich ja noch woanders gewohnt, weiter weg, entfernt ein bisschen. Ja, oder so als Kind, wie war das als Jugendliche? Also ich hatte eine super Kindheit, ich hatte super Eltern, ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Mhm. Ich hatte einen guten Schulabschluss, ich habe einen guten Beruf heute. Also von daher ist alles in Ordnung. Aber ich merke halt, dass die Krankheit meiner Mutter zieht dich mit mich runter. Krank macht. Ja, ja, genau. Das ist das alte Lied. Macht mich krank und heute war auch wieder so eine Szene, deswegen habe ich dann spontan angerufen, weil ich gedacht habe, ich kann eh nachts nicht schlafen und sehe dich immer. Mhm. Und da hat sie mir dann gesagt, ach, bring dich doch um, dann bist du endlich weg und dann habe ich endlich meine Ruhe von dir und ich habe halt immer das Gefühl, ich bin falsch, ich tue was Falsches, ich müsste noch mehr tun. Ich bringe ihr alles, ich besorge ihr alles, ich regle alles mit Behörden. Weißt du, Susanne, was ich glaube? Finanziell heimlich natürlich. Ich mache ja alles, aber es ist null Einsicht. Sie sitzt nur da und schimpft auf mich und jammert, dass sie sterben will. Aber sterben will sie nicht, will sie nur, weil ich so böse bin. Weil ich bin das böse Kind und ich bin ja wie mein Vater und so weiter. Ich sag jetzt mal was Hartes. Ja. Du hättest sie vor, ich weiß jetzt nicht, nach denen die ersten Auseinandersetzungen stattgefunden hatten, du hättest sie vor 10 Jahren fallen lassen müssen. Mhm. Du hättest dir sagen müssen, wenn du dich nicht veränderst, gehe ich. Wenn du nichts machst, gehe ich. Mhm. Und das hättest du radikal durchziehen müssen. Ja, gedroht habe ich immer. Da muss man auch konsequent sein. Ja, genau, es nie getan. Jetzt, wenn ich heute irgendwas sage und sage, ich komme nicht mehr und so, die weiß doch ganz genau, dass ich am nächsten oder übernächsten Tag wieder andacke, weil ich Angst habe um sie. Und so ist das ein klassischer Fall, wie ein Kranker, nämlich der Alkoholkranker, den anderen Menschen, den Angehörigen mit ins Elend und in die Gosse ziehen kann. Ins Elend nämlich im Sinne von einer Co-Abhängigkeit, einer seelischen Belastung, einer seelischen Finsternis und so weiter. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich muss aber jeden Tag in die Arbeit. Ich habe meine Leistung zu bringen. Und die mache ich gerne. Und was ist, wenn du jetzt sagst nein? Ja, ich dachte, und dann würde sie sagen, wenn ich sage, ich komme nicht mehr, geh doch. Aber ich würde es nicht aushalten, das ist das Arge. Ich würde es nicht durchziehen können, weil ich immer Angst habe, sie stirbt und ich mache mir zu Tode Vorwürfe, dass ich sie allein gelassen habe. Wie schwer körperlich krank ist sie im Moment? Also meine Mutter hat Pflegestufe 1. Sie ist durch ihre ganzen Stürze behindert, gehbehindert, sie geht mit Rollator, sie isst sehr wenig, sie hat, wie gesagt, einen Pflegedienst, der kommt, das habe ich alles organisiert. Aber sie lebt alleine noch in ihrer Wohnung? Sie lebt allein in ihrer Wohnung, das heißt, weil ich ihr versprochen habe, sie darf so lange da bleiben, bis sie tot ist. Also sie will da nicht raus. Das heißt, wenn du jetzt radikal wärst, dann müsste sie in ein Pflegeheim. Ja, und das wäre Horror. Also war sie schon mal 3 Wochen auf Verhinderungspflege und die Frau war kreuzunglücklich und ich konnte mir das nicht ansehen und dann haben wir zum Schluss beide geheult und ich habe sie da wieder rausgeholt und wir wüssten es auch finanziell nicht mit ihrer Rente, wie wir so ein Pflegeheim überhaupt bezahlen sollten, ganz ehrlich. Susanne, ich habe mich schon erkundigt. Ich rate dir auf jeden Fall, jetzt diese Radikalkur wird, ich habe so ein Gefühl, wird nicht funktionieren. Dann rate ich dir auf jeden Fall, dass du dir psychologischen Beistand holst und suchst. Hast du nicht, ne? Also derzeit nicht. Ich hatte schon mal eine Psychologin, zu der ich mal eine Zeit lang hingegangen bin, die mir auch da im Zusammenhang mit Alkohol viel erklärt hat. aber die mich einfach nicht davon runterholen konnte, dass ich bin schuld. Der Satz ist halt in meinem Hirn drin und der macht mich nachts wach und lässt mich lachwach bleiben und okay. Auch wenn ich mir 100-mal sage, ey, ich setze dir doch nicht die Flasche an. So, dennoch bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dir diese Hilfe zu organisieren. Als zumindest etwas Gegengewicht zu dieser Welt, in die du da reingesogen wurdest. Ich will da gar nicht rein. Also ich hätte ein geordnetes Leben. Ich brauche ja alles. Ja, deswegen musst du jetzt einen Gegenpol suchen. Meine Psychologin, die Sabine, wird dich jetzt beraten, wie du es am besten machst, in welche psychologische Richtung du dich da wendest, welche Schule und so weiter. Okay. Von meiner Seite aus nur, mach es unbedingt, sonst zerstört deine Mutter dich. Die hat schon sehr viel jetzt bei dir verletzt und zerstört, glaube ich. Ja. Okay, ich danke dir. Susanne, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Mach ich, danke. Ciao. Alles Gute, tschüss. Gute Nacht, ciao. 1.45 Uhr und hier ist Petra. Petra ist 48, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Petra, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um eine Vergewaltigung. Bist du betroffen? Ja. Wann ist es passiert? Es ist 91 passiert. Ja. Ich hatte einen Freund und mit dem war ich ein halbes Jahr zusammen. Ja, vorher war alles okay. Und wir haben vorher auch ich hatte vorher ein Kind. Oder habe ich das jetzt noch? Und ja, wir waren an dem Abend dann eben raus gewesen in der Diskothek und haben da eben auch gefeiert. Ja, und dann sind wir abends noch spazieren gegangen. Ja, gut, es war Alkohol im Spiel, sag ich dazu. Und ja, und da ist es dann eben passiert. Wo ist es passiert? Ja, es ist beim Spazieren. Wir sind spazieren gegangen und ja, er wollte was von mir und ich habe es mehrmals verneint. Und er konnte es eigentlich nicht lassen und ja, da ist eigentlich passiert und ist auch ein Kind entstanden. Ist ein Kind entstanden? Ja. Also du sprichst aber, es war ein solcher Gewaltakt, dass du wirklich von einer Vergewaltigung sprichst. Ja. Ja, ganz eindeutig. Ja. Hast du dich gewehrt währenddessen? Ja, ich habe mich gewehrt, wir haben uns geschlagen und... Hast du geschrien? Ja, ich habe geschrien, aber in der Umgebung war eigentlich keiner, weil, ja, es wohnte keiner. Wir waren im Wald, im Park, keine Ahnung. Bist du danach, hast du den Mann angezeigt danach? Nein, ich habe ihn nicht angezeigt, weil es eigentlich ein guter Bekannter von meiner Tante war. Die hat mich eigentlich geraten, ja, er wäre nett und so, weil ich eigentlich eine Enttäuschung schon hatte. Hast du das denn irgendjemandem erzählt hinterher? Ja, ich hab's meiner Oma erzählt. Auch dieser Tante? Meine Tante, die weiß davon nichts. Ich hab's nur meiner Oma erzählt. Und was hat die Aber es ist, ich sag auch gleich dazu, ich bin ein Heimkind, ich wurde adoptiert. Und meine Pflegeeltern habe ich eigentlich überhaupt nichts erzählt, weil ich wusste, ja, die haben mir das ganze Leben eben schwer gemacht und ich sag dazu, die hatten zwei eigene Kinder und ich kam dazu und ja. Also du glaubst, die hätten dich nicht unterstützt dann, wenn... Ja, du, genau. Was hat die Oma denn gesagt? Ja, ich war jetzt... War das deine richtige, erfahren, war das deine richtige Oma? Nee, es war eben auch die Oma eben von den Pflegeeltern, also... Okay. Aber der hast du es erzählt und was hat sie gesagt? Ja, meine Oma hat dann eben gesagt, ja, ich stand jetzt zwischen der, ja, behalte ich das Kind oder behalte ich es nicht, weil ich auch erfahren habe, dass ich eben schwanger war. Nee, was hat die Oma dazu gesagt? Ja, meine Oma hat eben gesagt, das Kind kann nichts dafür und ich soll es eben austragen. Okay, aber die Oma hat die Oma was gesagt, ob du den anzeigen sollst? Nein, das hat meine Oma nichts gesagt. Also sie hat davon abgeraten? Ja, sie hat davon abgeraten und sie hat eben gesagt... Mit welcher Begründung? Ja, sie sagt eben, ja, wenn das jetzt rauskommen würde, meine leiblichen Eltern würden das erfahren und dann würde das eben tierisch Ärger geben und Schlägerei und ich habe dann auch gesagt, also da, wo ich jetzt gewesen bin, gab es eigentlich schon viel Schlägerei, weil die eigenen Kinder eben vorgezogen wurden und das wollte ich eigentlich vermeiden. Nochmal schnell zurückgerechnet, wie alt warst du da? Ich war 24. Mhm. So, dann hast du das Kind bekommen. Ich habe das Kind bekommen, ja. Welches Verhältnis hattest du dann zu dem Kind, das ja nun durch eine Vergewaltigung entstanden war? Ja, die Verhältnisse waren eigentlich zweifelhaft. Gut, ich habe das Kind jetzt eigentlich normal aufgezogen. Konntest du es annehmen und lieben? Ja, das ist jetzt die Frage gewesen, weil ich habe das erste Kind eigentlich, meinen ersten Sohn eigentlich auch alleine aufgezogen. Mhm. Aber die Verhältnisse zwischen dem Vater und dem Sohn war eigentlich normal, sagen wir mal so. Und das Zweite hatte ich immer Bedenken, ja, weil ich hatte auch, ja, wo ich das Kind gesehen habe, ja, ich habe das immer diese Situation im Kopf gehabt. Das meinte ich damit. Und ja, daher die Frage, konntest du das Kind lieben? Nee, das ist das Problem. Du hast es nie lieben können, bis heute nicht? Nein. Ist es denn bei dir aufgewachsen, bis es dann erwachsen war? Ja, es ist bei mir. Ich habe es hochgezogen, habe seine Ausbildung, alles drum und dran. Aber ich kann es heute noch nicht. Jedes Mal, wenn ich das Kind sehe, muss ich an der Zeit eigentlich zurückdenken. Weiß der Täter, dass ein Kind da entstanden ist? Ja, der weiß es. Hat er die Vaterschaft akzeptiert? Nein. Das heißt, du hast auch nie irgendwie Geld von ihm bekommen? Nein. Und er kümmert sich, hat sich auch nie gekümmert um das Kind? Nein, überhaupt nicht. Er hat sich nur einmal, da ist das Kind frei geworden und hat ihm gedacht, ja gut, ich habe irgendwo einen Sohn und schenkt ihm mal was, aber ich habe ihn theoretisch abgewiesen. Es ist ein Sohn. Hast du diesem Sohn erzählt, wie er entstanden ist? Ich habe ihm das teilweise erzählt. Ja, wie kann man das teilweise erzählen? Vergewaltigung ist Vergewaltigung. Ja, stimmt schon, aber ich habe einfach die Worte irgendwie noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Hat er es denn kapiert? Auch wenn du es nicht so ausgedrückt hast? Ja, gut, er hat es im Prinzip zu mir gesagt, ja, okay, Mama ist alles vergessen, wie und was und wo. Aber irgendwo habe ich irgendwie das Gefühl, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe zwar eine Therapie gemacht, alles drum und dran, aber ich sag mir so, ja, sobald ich das Kind sehe, bumms, ist es wieder da. Der Junge ist jetzt aus dem Haus, ja? Ja, der ist aus dem Haus, ja. Wie alt war er, als du das erzählt hast? Da war er 19. Und was hast du 18, 19, du vorher zu ihm gesagt, wenn er gefragt hat, wo ist denn mein Papa? Ja, er hat mehrmals gefragt und da habe ich dann zu ihm gesagt, ja gut, wir leben nicht zusammen, wir waren noch nicht verheiratet. Und ja, weiter habe ich dann auch nichts gesagt, weil ich auch irgendwie den Zeitpunkt nicht gefunden habe. Oder. Nun sagst du, dass du das Kind bis heute letztendlich nicht annehmen kannst. Wenn du ihn siehst, siehst du auch immer den Täter und du erinnerst dich an den schlimmen Vorfall. Ja. Wie wirkte sich das dann in den vielen Jahren der Kindheit und Jugend dieses Jungen aus? Warst du nur distanziert oder warst du auch mal aggressiv und gewalttätig ihm gegenüber? Nee, gewalttätig war ich nie. Und du hast also ich habe das Kind normal aufgezogen wie meinen eigenen Sohn im Prinzip. Mhm. Nur die Gedanken, ja, die spielten eben ganz andere Faktoren im Prinzip. Konntest du dieses Kind, als er noch kleiner war, mal so in den Arm nehmen, kuscheln, streicheln? Ja, ich konnte es schon, aber ich konnte es nie zeigen wie meinen eigenen. Also, sag mir, ja, meinen ersten habe ich mehr die Liebe gezeigt als den zweiten. Wie viele Jahre sind die beiden auseinander? Fünf. Das heißt, der Kleine, also das Kind aus der Vergewaltigung, hat das dann schon mitbekommen, dass der größere Bruder von der Mutter herzlicher behandelt wird. Ja. Das heißt, das war für den Jungen wahrscheinlich ein schwieriges und schweres Leben bisher. Ja. Wieso hast du es noch nicht versucht, mit ihm wirklich mal ganz offen zu sprechen und ihm auch das alles mal so zu erklären? Und ihm eben diesen Vorfall auch so zu schildern, wie du ihn mir gerade geschildert hast, was damals passiert ist. Ja, ich weiß nicht, wie er das aufnehmen würde. Keine Ahnung, weil er hat so sein Charaktermäßig und alles so, wie ich ihn eigentlich jahrelang erlebt habe, hat er viel von seinem Vater geerbt. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass du ihn jetzt so... sehr schwierig sein. Kann natürlich auch so sein, dass du ihn jetzt so durch die Brille siehst, ne? Ja, weiß ich nicht. Hat er dir denn mal irgendwann Vorwürfe gemacht, dass du so ihn so distanziert früher behandelt hast? Ja, manchmal sagt er schon, ja, Mama, gut, wenn er jetzt mal kommt zu Besuch oder so, ja, okay, ich sag Hallo und ja, drück ihn auch. Mhm. Aber irgendwie merkt er, wenn jetzt der Zweite da ist, ja, dass ich mehr auf den Zweiten aufgehe als auf ihn. Mhm. Petra, was mir aber noch nicht so ganz klar ist, ist, was glaubt er denn, was damals passiert ist, wenn du es ihm nicht klar gesagt hast? Ja, das weiß ich nicht. Seine Gedanken weiß ich nicht. Das ist das Problem. Aber was hast du ihm denn gesagt? Wie hast du es? Ja, ich habe ihm nur gesagt, ja, wir sind damals, gut, dass er ihn getrunken hat. Ja, gut, ich habe ihm das jetzt von der Vergewaltigung nicht erzählt. Noch nicht. Aber du hast ihm irgendwas erzählt. Was hast du ihm erzählt? Ja, ich habe ihm nur erzählt, im Prinzip, ja, dass er eigentlich, ja, ungewollt gekommen ist. Also, es war eben nicht, ja, gewollt. Du warst in einer Therapie, sagst du? Ja, ich war an der Therapie, ja, aber... Was hat man dir da geraten? Ja, mir hat man gesagt, ja, ich soll ihm das erzählen, wie und was. Und ja, aber das wurde alles so, ja, heute auf morgen sollte ich ihm das erzählen. Mir wurde keine Zeit gelassen. Und ja, und da stand ich irgendwo in zwei Stühlen und ja. Aber Petra, jetzt hast du ja alle Zeit der Welt und niemand drängt dich. Ja. Ich sage dir auch so aus spontanem Gefühl heraus, der Junge weiß, dass irgendwas da nicht stimmt. Irgendwas Komisches ist da. Ungewollt heißt vielleicht auch ungeliebt und so etwas. Vielleicht, wenn du ihm wirklich die reine Wahrheit sagst, die reine Wahrheit, da musst du ganz tapfer sein, vielleicht tut es dir gut und vielleicht verbessert sich sogar dadurch euer Verhältnis, weil er dich dann besser verstehen kann. Vielleicht sprengt das einen Panzer auf, der zwischen euch beiden steht. Okay. Ich würde jetzt so aus meinem Gefühl heraus nichts Schlimmes befürchten, außer dass man daraus was gewinnen kann. Du trägst dieses jetzt schon so lange mit dir herum. Dieses, ja. Diese Tat war schlimm und sie stand nie vor Gericht und es ist alles schrecklich. So. Und der Junge ist aufgewachsen auch mit einem Gefühl der Kühle und der Distanz. Dem Gefühl, nicht geliebt zu werden. Endlich das zu verstehen, könnte ich mir vorstellen, wenn ich er wäre, wäre schon mal ein Schritt nach vorne. Vielleicht, okay. Vielleicht kann er dir auch vergeben. Vielleicht siehst du ihn danach auch in einem ganz anderen Licht. Denn der Junge kann ja nichts dafür. Er ist ja ein eigenständiger Mensch. Ja, eben. Und es wäre ja so schön, wenn vielleicht dadurch, durch so ein radikal offenes Gespräch, ihr vielleicht sogar eine Ebene finden könntet. Ich weiß es nicht, aber eine Chance ist es vielleicht. Ich sag's dir nur mal so mein Gefühl. Ich kann dir auch keine Garantien geben, dass das funktioniert. Ja, ja, ist ja klar. Aber so wie es bisher gelaufen ist, scheint es mir nicht gut zu sein und nicht gut gelaufen zu sein. Nee, weiß denn eigentlich dein anderer Sohn, was da passiert ist? Ja, der weiß es. Der weiß es. Hat der denn mit dem Bruder mal darüber gesprochen? Nee. Nee, die wohnen einfach zu weit auseinander und haben auch wenig Kontakt. Siehst du, aber dennoch besteht ja vielleicht sogar doch die Gefahr, dass er das mal irgendwie anders erfährt. Und dann ist es doch viel, viel besser, wenn du ihm das gesagt hast. Ja, das stimmt schon. Also ich bin froh, dass es von anderen Seiten nicht erfahren hat. Deswegen. Kann aber noch passieren. Ja, natürlich. Aber liebe Petra, ich kann dir jetzt von meiner Seite aus nicht mehr sagen. Überleg's ganz einfach mal. Lass es dir mal durch den Kopf gehen. Vielleicht packst du mal den Mut und sprichst ihn an und unterhältst dich mit ihm. Okay. Ich muss jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, kann ich von dir ein Autogramm bekommen? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Tschüss, vielen Peter. Dank. Ciao, tschüss. Ja. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Und morgen heißt unser Thema Mut. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon sehr mutig sich selbst gegenüber waren. Und vielleicht habt ihr von dem Mut anderer Menschen profitiert, die euch gerettet haben, die sich irgendwie für euch eingesetzt haben, die mutig sich verhalten haben euch gegenüber. Ihr könnt ab 0 Uhr morgen anrufen, wie immer, und gerne auch während der Sendung. Und ihr könnt mailen domian@wdr.de. So, dann freue ich mich auf eine mutige Sendung morgen und wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis dahin. Ciao.